viel zu drauf und ich steh auf und ich und ich steh auf. Ich bin mal wieder viel zu drauf und ich steh auf und ich und ich steh auf. Yeah. Ich bin der Typ, der dir zeigt, was hier los ist und deshalb schwimmen alle den Arm. 100% keine Frage, ich regel das, mache, was keiner hier kann. Und ich dreh kurz auf, jeder dreht durch und jeder kennt mich, Mann. Ich seh den Korn und den Whisky, den Gin, sodass ich schon was gar nicht mehr stehen kann. Ja, das ist mein Ding und wenn ihr wollt, dass ich's mache, ist gar kein Problem. Und dass mich hier noch wer wegbekommt, denkt so, Mann, wo denn, ey, kann ich nicht sehen. Scotty ist da, keine Angst, er hat mal wieder was mitgebracht. Bestes Konto machen, Party im Club und scheißen auf euren Kinderkram. Ich bin mal wieder viel zu drauf und ich steh auf und ich und ich steh auf. Ich bin mal wieder viel zu drauf und ich steh auf und ich und ich steh auf. Gib mir den Fels und ich erseh, oh. Wieder so weit, doch ich falle nicht, oh. Fahne zum Himmel, doch bin ich da, oh. Steh wieder auf, ab an die Bar, komm, ich gebe ein, oh. Wieder so weit, doch ich falle nicht, oh. Fahne zum Himmel, doch bin ich da, oh. Steh wieder auf. Ich bin der Typ, der dir zeigt, was hier los ist und ich mach es auch weiter. Was du willst, Battle, ne Kleinigkeit, Digga, du Banker, das kann ich noch geiler. Ja, ich schwör mir, wollt mal die Kohle, bin ihr der Leistungsträger. All diesen Kram, den ihr da so feiert, haut mich nicht vom Hocker wie Kneipenschläger. Ey, und du siehst das, Mann, ey, ich lieb das und es kommt mir so vor, oh. Dass endlich mal jemand den Rap hier verbessert, Alkopop für die Nation. Ja, so geht's los, schnapp dir ne Flasche Mehl und dreh mal ab. Feier, mach Party, mach alles kaputt, so als ob du nicht länger zu leben. Ich bin mal wieder viel zu drauf und ich steh auf und ich steh auf. Ich bin mal wieder viel zu drauf und ich steh auf und ich steh auf. Gib mir den Pilz und ich erseh, oh. Wieder so weit, doch ich falle nicht, oh. Fahne zum Himmel, doch bin ich da, oh. Steh wieder auf, ab an die Bar, komm, ich geh bereit, oh. Wieder so weit, doch ich falle nicht, oh. Fahne zum Himmel, doch bin ich da, oh. Wir sind endlich da, wir geben nicht auf und gib mir den Lucky, ich trinke ihn raus und gib mir die Kohle, ja gib mir die Kohle, komm an und hol sie, komm an und hol sie, komm an und hol sie drauf, drauf, drauf, drauf, drauf, drauf, drauf. Ich bin mal wieder viel zu drauf und ich steh auf und ich steh auf. Ich bin mal